fliehen, wenn die Angst so groß war vor dem nächsten neuen Tag. Wie oft hat mir der Alkohol mein Elend durchzustehen, wenn die Last so groß war, die ich auf den Schultern trag. Ich hab die Welt erkannt, auf verlorenem Posten, mit der Flasche in der Hand. Auf verlorenem Posten, die Aussicht nicht sehr heiter. Auf verlorenem Posten, und ich rutsche immer weiter. Wie oft gab mir der Alkohol die Kraft zu neuen Taten? Er war Balsam für die Seele und er stärkte meinen Mut. Wie oft bin ich erwacht, verloren und verraten? Ich lag in meiner Kotze und ich lag in meinem Blut. Ich hab die Welt erkannt, auf verlorenem Posten, mit der Flasche in der Hand. Auf verlorenem Posten, die Aussicht nicht sehr heiter. Auf verlorenem Posten, und ich rutsche immer weiter. Nun brauch ich keinen Halt mehr von trügerischen Freunden, von vernebelten Gedanken, die Adern voller Glut. Mein Kopf ist klar und nichts und niemand bringt mich mehr ins Wanken. Mein Hirn ist noch intakt und mein Herz ist voller Wut. Ich war auf verlorenem Posten, ich hab die Welt erkannt, auf verlorenem Posten, mit der Flasche.